Intro. Die Tiefe der Abdrücke im Sand. Glauben Sie wirklich, der Mond ist nicht da? Außer wenn jemand hinschaut? Schon vor 10 Milliarden Jahren stürzen einige Sterne zum Mittelpunkt der Galaxie in ein schwarzes Loch und für sehr kurze Zeit erstrahlen sie heller als alle anderen Sterne um sie herum. Makroskopische Zeit. Aber das Licht dieser Sterne erreicht uns erst jetzt. Nachbilder aus einer fernen Vergangenheit. Nachbilder zwischen dir und dem All. Nachbilder in den Nervensträngen komprimiert zu einem Testbild. Das Testbild hinter den Lidern. Wenn der Filmtechniker zum richtigen Zeitpunkt auf Testbild umschaltet, um eine schlaflose Nacht zu verhindern. Die Notenpulte sind erleuchtet. Gleich kann es losgehen. Wenn es nicht bald losgeht, werden die Satelliten über uns eine Karte von uns erstellen, in der nichts sich bewegt. Schnell schaue ich hinauf. Und während ich die Sterne betrachte, wird ihr Licht langsam schwächer und ich weiß, der Abend beginnt. Das Geräusch entweichender Luft. Werdet ihr uns erkennen? Nur an den Abdrücken unserer Augenlider im Sternenstaub? Raumschiff Emily an Oberpfaffenhofen. Raumschiff Emily an Oberpfaffenhofen. Emily an Oberpfaffenhofen, bitte kommen. Im Cockpit zeigen Uhren die irdische Uhrzeit und die verbleibende Zeit bis zum Start an. Was wir brauchen? Countdown, goldene Funken und die Schwerelosigkeit. Haltet euch einfach ans Skript, ja? Okay, macht schon. Mein Name ist Kukinski. Commander Kim Kukinski. Mit mir im Raumschiff Major Tim Kikulski und Major Marty Monsinski. Dies ist die Mission Video 1 im jetzt schon denkwürdigen Jahr 2008. Seid ihr bereit, Kollegen? Dann streckt den Daumen nach oben. Roger. Roger. Den Daumen nach oben, denn dorthin wollen wir. Zum Mond. Dorthin wollen wir. Aber den Raketenstart lassen wir jetzt aus. Aber den Anflug auf den Mond lassen wir aus. Auch die Landung auf dem Mond lassen wir aus. Vergleiche dazu die Live-Sendung der ARD vom 21. Juli 1969, die Sie im Fernsehmuseum Berlin sehen können, unter dem Titel Menschen auf dem Mond. Der Mond ist nach der Erde der einzige von Menschen betretene Himmelskörper. Im Dezember 2006 gibt die NASA Pläne für eine stufenweise Annäherung des Menschen an den Mond bekannt. Also sollen nach ersten Testflügen bis 2009 schon 2014 wieder bemannte Missionen zum Mond führen. Ab 2020 sollen 4 Astronauten 180 Tage lang auf dem Mond verweilen, bis dann ab 2024 eine permanent bemannte Mondbasis am lunaren Südpol etabliert sein wird. Auf dem Bildschirm des Bordcomputers im Raumschiff Emily erscheint Mondlandung 2008. Ein Filmclip. Hinweis: Diese Mondmission enthält teilweise Filmclips im QuickTime-Format. Werden diese Clips in Ihrem Browser nicht angezeigt, müssen Sie das Abspielprogramm QuickTime herunterladen und installieren. Wenn es soweit ist, schalt die Frequenzen um im Innenohr. Yippie! Yippie! Yippie, yippie, yeah! Klick auf den Film Künstliche Satelliten. Der erste künstliche Satellit, der russische Sputnik 1957. Ohne Sputnik wären die Amerikaner nicht geschockt. Ohne Schock würden sie nie das ARPANET erfinden, aus dem langsam aber sicher das World Wide Web hervorgeht, mit dem man die ganze Erde beobachten kann. Der erste Erdbeobachtungssatellit, der amerikanische Keyhole 1959. Heute unterscheidet die Raumfahrt Low Earth Orbit Satellit, Sonnensynchroner Satellit, Medium Earth Orbit Satellit, Highly Elliptical Orbit Satellit, Geostationärer Satellit. Natürliche Satelliten. Satelliten von Planeten, Satelliten von Zwergplaneten, Satelliten von Asteroiden, Satelliten von Kometen, Satelliten von Mikrometeoriten, für die aber selbst Mikromikroskope zu klein sind. Wir sind nicht wegen Mikrometeoriten hier. Nicht wegen der Mikrogravitation. Wegen einer Mikrodisk. Wegen einer Minidisk. Wegen einer Minidisk, die künstliche Satelliten auf diesen natürlichen Satelliten der Erde orten. Eine Minidisk, die niemand anderer hier verliert als Jan Jupiter. Kurz bevor er... Was? Commander, warum sprichst du nicht weiter? Kurz bevor Jan Jupiter, Astronaut aus dem Astronautenkorps der Erde... hier im Regolith des Mondes stirbt. Silbern glänzend der Staub um ihn. Ein silbern glänzender Tod. Immerhin. Silbern? Schaut euch mal um, seht ihr hier irgendwo silbernen Glanz? Wir sind nicht hier, um den Silberglanz zu sehen. Diese Minidisc hier. Auf den Satellitenbildern deutlich sichtbar, aber wenn ich sie mit bloßen Augen sehe, unscharf. Die Satellitenbilder sind schärfer. Jetzt filmt Google auch schon den Mond. Die Minidisc, sie klingt, hört ihr? Gerade mitten im Track. Der Abdruck einer Minidisc im Mondstaub. Der Abdruck meiner Hand in der Minidisc. Der Staub um die Minidisc herum. Selbst von der Erde aus glitzert der Staub um die Minidisc herum nicht. Kein Mondstaub. Das ist Stardust. Wie viele Planeten der sieht, bis er hier landet? Stardust. Planetenumrundungen. Die Erde umrunden, den Mond umrunden, die Sonne. Zuerst umrunden unbemannte Satelliten die Planeten. Erst 1961 umrundet ein Mensch namens Juri Gagarin die Erde. Bilder von Umrundungen, kaum bewegt wie Testbilder. Erdlandungsflüge? Mondlandungsflüge? Sonnenlandungsflüge? Aber das Problem der Sonne ist, dass wir ihre Sprache nicht verstehen. Sicher. Sicher, sie macht Musik. Rhythmus hat sie sicher, aber wir verstehen sie nicht. Aber den Mond. Den Mond werden wir verstehen. Dafür sind wir hier. Den Mond und den Tod unseres Freundes Jan Jupiter. Chronologische Liste der Männer, die den Mond betreten. 1. Neil A. Armstrong. 2. Edwin E. Buzz Aldrin. 3. Charles P. Conrad. 13. Jan Jupiter. 14. Tim Kikulski. 15. Kim Kukinski. 16. Martin Monsinski. Zusammen mit Tim Kikulski und Martin Monsinski führt Kim Kukinski die längste Monderkundung aller Monderkundungen durch. Als letzter Mensch verlässt Kim Kukinski, Platz 15, den Mond. Als letzter Mensch betritt Martin Monsinski, Platz 16, den Mond. Das heißt, Kim Kukinski betritt vor Martin Monsinski die Oberfläche des Mondes. Nach Kim Kukinski betritt Martin Monsinski die Mondoberfläche, ohne amerikanische Flagge in der Hand, ohne MTV-Flagge in der Hand. Mit einem Werkzeug zum Sammeln von lunaren Gesteinsproben in den Händen und einer Kamera um den Hals. Irgendwann steigt Martin Monsinski samt Gesteinsproben, Werkzeug und Kamera wieder ins Raumschiff Emily, gefolgt von Tim Kikulski, der wiederum gefolgt von Kim Kukinski. Somit verlässt Kim Kukinski zuletzt die Oberfläche des Mondes. Alle drei zusammen schaffen also so einiges, trotz unterschiedlicher Raumflugerfahrung. Was sie schaffen? Die größte Gesteinsmenge zu sammeln, die je ein Mensch auf dem Mond sammelt. Die längste Strecke im Mondauto zu fahren, ganz ohne Angst, dass einschlagende Meteoriten das Mondauto treffen könnten. Dem Silberglanz des Mondes zu widerstehen, ohne an Glamrock zu denken. Die eigentliche Frage ist aber doch, wenn nach Eugene A. Cernan und Harrison H. Schmidt, die 1972 auf dem Mond landen und 3 Milliarden Jahre alte Glasfragmente finden, wenn nach den beiden Amerikanern eigentlich erst 2014 wieder Männer hier landen sollen, was macht dann Jan Jupiter hier, bevor wir hier landen, um zu klären, wie er stirbt? Was ist das? Es rauscht so in den Funkgeräten. Vielleicht, weil die Funkgeräte in unsere Helme eingebaut sind. Nicht direkt in die Lippen oder Stimmbänder. Wir werden den Weltraum in neue Dimensionen führen. Stimmen? Commander Kim, ein unbekanntes Funkobjekt. Wer spricht? Um zu verraten, wer hier spricht, kein QuickTime-Move. Gleich mehr. Unterm Lichtmikroskop. Unterm Tonmikroskop. Over. Kollegen, wer ist das? Der perfekte Weltraumspaziergang. Wie Ballett. Deshalb mag die Liste der Männer auf dem Mond komplett sein. Die Liste der Rekorde der Männer auf dem Mond lang. Die Liste der Rekorde der Frauen dagegen ist weder lang noch komplett. Doch wird sie jetzt eröffnet mit Tanz. Der perfekte Weltraumspaziergang. Der perfekte Mondspaziergang. Die perfekte Mondrundfahrt im Mondauto. Dazu braucht es mehr als Astronauten. Dafür braucht es Astronautinnen. Deshalb sind wir hier. Der perfekte Mondspaziergang, wenn man einen Tod klären will, setzt perfekte Mikroskope voraus. Ein Stereomikroskop zum Beispiel. Lässt sich Jan Jupiter von den Schönheiten einer unbekannten Welt des Mondmikrokosmos blenden? So blenden, dass er... Moment mal. Wir sind hier, um diese Minidisc zu bergen und den Tod von Jan Jupiter zu untersuchen. Weshalb seid ihr hier? Mikroskope? Wegen Mondgestein? Wegen... Seid ihr wegen Mondgestein? Klick! Mondgestein ist Gestein, auf dem Erdmond entstanden. Der Begriff wird aber auch für andere Materialien gebraucht, die bei der Erkundung des Mondes aufgesammelt werden. Mondgestein, auch für künstliches Gestein, hergestellt im NASA Ceramics Laboratory. Das NASA Ceramics Laboratory stellt keine Keramik her, sondern... Wir sind nicht vom NASA Ceramics Lab. Chronologische Liste der Frauen, die den Mond betreten. 1. Natascha aus Russland. 2. Jana aus Deutschland. 3. Patricia aus Amerika. Alle mit mikroskopischem Blick den Mond erblickend, mit mikrofonischem Gehör lauschend auf Meteoriteneinschläge, klein wie groß. Ich bin Commander Natascha. Das feministische Raumkorps schickt uns, um euch mit mikroskopischem Feingespür zu helfen. Eure Gespräche haben wir bereits untersucht. Unter dem Stereomikroskop, Monologe in Stereo, Dialoge in Stereo. Unter dem Monomikroskop, Dialoge in Mono, Monologe in Mono. Was kann uns die Minidisc vom Tod des Astronauten Jan erzählen? Liebe Crew der Mission Video 1, Raumfahrt ist ein riskantes Unternehmen, manchmal mit tödlichen Folgen. Bewegung im Raum ist nur unter bestimmten Bedingungen möglich und ungefährlich. Bewegung im Raum wird geortet, auf der Erde und auch hier auf dem Mond, wo die Sterne nie auf dem Foto zu sehen sind, selbst wenn wir uns mit ihnen fotografieren lassen. Die Sterne gehören nur sich, sie hinterlassen einfach keine Spuren. Was immer sich aber auch in den vergangenen 21 Jahren im Körper Young Jupiters ereignet, es hinterlässt womöglich Spuren in der Minidisc. Bässe, die man dem Ohrenarzt am besten gar nicht erst vorspielt? Bilder von Videoclips, die den Augenarzt den Kopf schütteln lassen? Oder einfach Vertiefungen und Erhebungen, die etwas speichern? Auf der Minidisc ist Musik gespeichert, so wie auch der Mond mit seinen Kratern und Tälern irgendetwas speichert. Die hellen Hochländer und die dunklen Meere. Seit 3 Milliarden Jahren gibt es auf dem Mond keine geologische Aktivität mehr. Die Mondoberfläche ist seitdem ein Datenspeicher für alle in der Zwischenzeit erfolgten Einschläge. Anhand der Krateranzahl eines bestimmten Gebietes lässt sich das geologische Alter der Mondoberfläche ablesen. Je mehr Einschlagkrater vorhanden sind, desto älter ist die betreffende Oberfläche. Auf der Erde sind solche Einschlaglöcher aufgrund von Plattentektonik und Erosion in 0,nix verschwunden. Was wir bräuchten... Genaue Karten von der gesamten Mondoberfläche. Was wir bräuchten... Google Moon. Aber nur weil MTV 1981 auf dem Mond landet, heißt das nicht, dass wir ab 1981 alles über ihn wissen. Die Reise zu anderen Himmelskörpern, zu anderen als Himmelskörpern, Versuch, die eigene, als Versuch, Entstehungsgeschichte, die eigene zu begreifen. Entstehungsgeschichte zu begreifen. Die Fußspuren Jan Jupiters im Mondstaub sind nicht besonders stark, aber stark verteilt. Von der Erde aus silberne Fußspuren. 1969 reicht eine Fußspur, damit die Amerikaner Geschichte schreiben, in den Staub. Was zu tun ist, alle Fußspuren von Jan Jupiter finden, unter Mikroskop ausmessen, herausfinden, in welcher Reihenfolge sie entstehen. Dann aus den Spuren eine Bewegungsnotation erstellen. Tanzt Jan die Minidisc in der Hand? Tanzt er, um es den Mikrometeoriten gleich zu tun? Tanzt er, bis der Luftvorrat... Oder bis die Schläuche für die Luftzufuhr im Helm... Die Atmosphäre des Mondes... Die keine Atmosphäre ist, sondern eine Exosphäre. Sie besteht zu gleichen Teilen aus Helium, Neon, Wasserstoff sowie Argon. Ursprung, eingefangene Teilchen des Sonnenwindes. Der Sonnenwind als Tanz der Teilchen. Braucht er keine Luft? Weil der Sonnenwind nur Teilchen an den Mond abgibt, fehlt dem Mond die Lufthülle. Weil die Lufthülle fehlt, gibt es keinen Schall. Weil der Schall fehlt, kann niemand auf dem Mond Geräusche hervorbringen. Glaubt ihr wirklich, der Mond klingt nicht? Nur weil gerade niemand hinhört? Auf der Minidisc Kratzer vom Mondsand oder durch Geräusche? Das Geräusch entweichender Luft. Ich hebe die Minidisc. Ich halte die Minidisc gegen den Lichtschein, der von der Erde kommt. Die Aufschrift auf der Minidisc in Neonfarben: Suicide Playlist. Astronaut erhängt an seinen Luftschläuchen. wie ein Embryo, der die Nabelschnur nimmt. Die Schwerkraft auf dem Mond ist nur ein Sechstel der Masse auf der Erde. Was bedeutet? Ein Astronaut, der auf der Erde 60 Kilo wiegt, hätte auf dem Mond nur 10. Wie willst du dich da... Wenn die Abdrücke im Sand von 1969 wirklich so tief sind wie auf den Bildern, müssten die Astronauten auch viel mehr wiegen als das. Siehe diese Filmaufnahme von 1972. Harrison H. Schmidt testet die Grenzen des Raumanzugs aus. Einen Fuß hoch, zwei Ballettsprünge, weswegen der kleine Krater, in dem er tanzt, als Ballet-Crater in die Geschichte eingeht. Diese Aufnahme kennt Jan Jupiter. Wie Jan sich bewegt? Tanzend. Wie Jan sich bewegt? Fahrend. Im Mondauto fahrend. Und weil der Schall fehlt, überhört er einen Meteoriten, der sich von oben nähert. Mondauto? Mondauto. Mondauto zeigt mir mehr vom Mondauto. Mondauto-Bilder anzeigen. Rechte Maustaste. Klick. Öffnen. Welches Mondauto wollt ihr sehen? Klick. Das von Apollo 5, das von Apollo 16 oder das von Apollo 17. Oder? Mondauto, 1951, Modell in der Ausstellung über Raumfahrt im Landesmuseum für Technik Mannheim. Aber Tim, dieses Mondauto ist nur eine Erfindung und nie auf dem Mond gewesen. Eben deswegen ist es nur ein Modell. Wahrscheinlich würde es hier einfach im tiefen Staub versinken. Heißt das etwa, auch Jan Jupiter könnte im Mondstaub... In dem Fall gäbe es Filme vom Unglück. Der Lunar Rover filmt, wenn er fährt. Für eine Filmaufnahme aus dem Lunar Rover, klick hier. Quicktime-Movie? Mondauto bei Apollo 17. Mission Control Operator Ed Fendel steuert die Kamera von der Erde aus. Rechts, links, geradeaus, Turbo Boost über den Mondkrater, leicht links halten und Stopp. Mission Control Operator Ed Fendel behält die Kontrolle über das Mondauto und das Mondauto hält das startende Raumschiff im Visier. Und das, obwohl die Steuerungsbefehle nur mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden und dadurch um 2 Sekunden verzögert ankommen. Wofür er später von der deutschen Fernsehzeitschrift Hör zu mit der goldenen Kamera ausgezeichnet wird. Mondauto, Lunar Roving Vehicle from America. Für Apollo 17 in nur 17 Monaten. Für Apollo 17 in nur 17 Tagen. Für Apollo 17 in nur 17 Stunden bei General Motors in Santa Barbara gebaut. Oder aber Mondauto, Lunar Raving Vehicle, die silberne Variante für unsere Mission im Jahre 1988 als Rave, noch eher nach Manchester klingt als nach bunt bevölkerten Straßen in Berlin. Mit dem Lunar Raving Vehicle direkt in abgelegene Galaxien, wo echte Leidenschaft und Rhythmus in Silber und in Gold fließen, endlos. Auch wenn einige Menschen von der Erde uns deshalb als Drogenfreaks darstellen. Immerhin heißt Rave doch Rasen, Schwärmen, Delirieren. Under Construction, das Lunar Raving Vehicle. Under Construction, die Suicide Playlist. Under Construction, MTV. Private Viewing. In seiner Freizeit Sandmännchen International im Mondauto. Kulisse im Filmpark Babelsberg. Den Blick nach oben. Seltsam. Bei einem Videofilm von einer Roverfahrt. Bei einem Videofilm von einer Raverfahrt mit dem Sandmännchen ist am oberen Bildrand das Ende des Himmels zu erkennen. Als sei er nur eine Fototapete vom Himmel. Das Himmelsende bleibt sogar bei einem Kameraschwenk erhalten. Doch werden niemals Videoaufnahmen bei den Raverfahrten gemacht. Nur 16mm Filme. Deutlich sichtbar unterm Dolby Surround Mikroskop. Der Himmel ist keine Fototapete, sondern der untere Rand des nächsten oder vorhergehenden Filmeinzelbildes. Obwohl das Ende des Himmels immer in gleicher Position ist? Gerade weil der Streifen mit der Kamera mitschwenkt, kann es nicht das Ende einer Fototapete sein. Immerhin ist der Streifen immer in gleicher Position zum Filmrand, nicht in gleicher Position zur aufgenommenen Landschaft. Klar? Solche Streifen, solche Enden des Himmels sind doch auf Tausenden von Fotos von der Mondoberfläche zu erkennen. Nein, nur bei den Mondfahrten von Sandmännchen International. Dazu kommt, bei vielen dieser Fotos von der Mondoberfläche wirkt der Himmel nachträglich geschwärzt. Sieht so der Alltag nachts aus? Der Alltag sieht nachts anders aus. Meist sitze ich vor dem Fernseher und freue mich auf meine liebsten Clips. Manchmal rufe ich an, damit meine liebsten Clips kommen. Bei MTV Select. Der Alltag sieht nachts anders aus als tags. Besonders in Bayern und besonders ab 1994. Im Juni 1994 startet im bayerischen Fernsehen die Space Night. Alltag nachts. Als Ersatz für die Testbilder, die bis dahin in der Nacht gezeigt werden. Nachbilder der Testbilder. Pictures broke and space came out? An diesen Moment erinnere ich mich. Jan Jupiter und ich sitzen im Testmodul für Astronauten und schauen gebannt in den Fernseher. Jan Jupiter, 13 Jahre alt wie ich, sagt zu mir mit glänzenden Augen, das bayerische Fernsehen verzichtet auf Testbilder für den Weltraum. Das Gitter des Funkbetriebskommissionstestbildes ersetzt durch die Ordnung der Sterne im All. Das schaue ich als 12-Jähriger und denke, der Mond spricht mit uns. Die Sonne spricht nicht mit uns. Die Sonne spricht in einer eigenen Sprache. Die Sonne spricht nicht unsere Sprache. Aber sie macht Musik. Wenigstens macht sie Musik. Und wenigstens wird diese Musik gesendet. Rund um die Uhr. Rund um das Ohr. Seit am 1. August 1981 MTV Moon Television seine Flagge in den Boden des hellen Mondhochlandes steckt. If you asked anyone under 20 what the M in MTV stood for, I don't think they'd have a clue. Back when M stands for Moon, not for music. Wie MTV enden muss. Wie Viva 2 enden muss. Wie MTV senden muss, wie wir MTV sehen. All das lässt sich nur vergleichen mit dem Augenblick, als das Leben aus dem Wasser an Land kriecht. Was wir sehen, als MTV auf dem Mond landet, die Flagge und wie schnell sie die Farben wechselt. Pink mit grün-gelben Zeichen. Grün mit gelb-blauem Zeichen. Gelb mit orange-lila Zeichen. Lila mit gelb-blauem Zeichen. Mit gelb-blauem Zeichen. Türkis mit gelb-grünem Zeichen. Zeichen. Orange mit rosa-gelbem Zeichen. Pink mit blau-weiß gestreift, blau-weiß gestreift, rot-lila Zeichen. Rot-blau kariert mit hellgrünem Wind mit Leopardmuster-grünem Zeichen. Gelb mit zebra gestreift, rosa-rot auf weiß mit hellblau dunkelblau. Gelb mit roter Backstein kariert blau. Gelb mit rosa-blau getupft Wein. Gelb mit weißen Herzchen auf grün-rosa geblümt. Mit rosa-grün geblümt gelbem Zeichen. Dann eine schnelle Ablende der Tonfolge und der Bildfolge von der Oberfläche hinauf zu den Sternen. This is a recording. Was ist mit MTV geschehen? Was ist mit dem Mond geschehen? Na, der Mond ist immer noch da, jede Nacht. Aber MTV nicht. Jedenfalls nicht mehr so, wie wir es kennenlernen, gleich nach unserer Geburt. Der Augenblick, in dem die Mondfähre auf dem Regolith aufsetzt, der Astronaut die Mondfähre verlässt und die farbig blinkende Flagge in den Regolith hineinbohrt, als historischer Augenblick. Klar. Auch diese Landung von einem Menschen auf dem Mond geht in die Menschheitsgeschichte ein. Andererseits frage ich mich, warum sehen wir hier nichts von der Flagge von MTV? Die Flagge als Testbild. Kann das Hubble-Teleskop die blinkende Flagge nicht orten? Kann Hubble die Fußspuren der Astronauten nicht sehen? Ob vielleicht nie ein Astronaut den Mond betritt? Was wäre dann mit den Hubble-Bildern? was wäre dann mit den Fernsehbildern von Apollo 11? Ob das vom Mond mitgebrachte Bildmaterial von MTV nicht echt ist? Oder ob das vom Mond mitgebrachte MTV-Material nur so schlecht ist, dass es durch nachgestellte Bilder ergänzt werden muss. Nachbilder aus der Zukunft. That was a recording. Now I understand the problems you can see. Die Mondlandung als Film. Die Mondlandung nicht nur als Film, als aufwendigstes Filmprojekt aller Zeiten. Du meinst die Mondlandung von MTV und die Mondlandung der USA als Fake? Kurzer Rücksturz in die Zeit. Wichtiger als die Mondlandung selbst ist das Wort Mondlandung. Chronik des 20. Jahrhunderts. Das Wort Mondlandung als eines der 100 Wörter des 20. Jahrhunderts. Was aber nicht heißt, das 20. Jahrhundert kommt mit 100 Wörtern aus. Wichtiger als die Mondlandung sind die Funksprüche bei der Mondlandung. Der Ausstieg wird festgehalten zusammen mit dem Sprechfunkverkehr. Amerikaner haben eben Sinn für historische Momente. Was Neil Armstrong sagt, steht in welchem Drehbuch? Wichtiger als die Mondlandung sind von Anfang an die Bilder von der Mondlandung. Die Mondlandung als eine der ersten Live-Aufnahmen der Fernsehgeschichte. Ist die Mondlandung als Fälschung dann wenigstens live gefilmt? Die Frage ist doch, wer kann Ende der 60er Jahre so etwas überhaupt filmen? Und dann noch live? Wer sich mit der Schönheit der Raumschiffe und den langsamen Bewegungen der Menschen im All auskennt? Stanley Kubrick. Nixons Lieblingsregisseur. Ein Jahr vor der Mondlandung startet 2001 in den Kinos. Ob das Mondlandemodul im Meer der Ruhe landet? Oder in einem NASA-Studio? Was dem Ganzen aber widerspricht, Kubricks Besessenheit, jede Szene so oft zu wiederholen, bis die Szene perfekt ist. Wie wäre das bei Live-Aufnahmen möglich? Über Funk melden wir uns, um eure Optik zu korrigieren. Über Funk melden wir uns, um eure Optik zu korrigieren. Die Mondlandung als Fake? Dem widersprechen doch einige Facts. Zum Beispiel das Fehlen von Staubwolken. Würde man die Mondlandung in einem Studio simulieren wollen, so hätte man ein Problem in der Bildung von Staubwolken, im Tanz von Staub. Welcher Ort wäre besser als das Vakuum des Mondes, um zu konservieren? Selbst unsere Fußspuren sind doch noch in 1000 Jahren sichtbar. Die Makroskopaufnahme. Von anderen Hinterlassenschaften rede ich erst gar nicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand zum Mond zurückkehrt und sie findet. Deswegen fragt ihr auch George Bush Jr. ganz richtig, kann mir irgendjemand Fußspuren von Columbus in America zeigen? Die fehlenden Sterne. Sicher, auf den Fotos von 1969 ist da nicht viel zu sehen. Aber ich weiß schon als 10-Jährige, warum auf den Apollo-Mondbildern niemand Sterne sieht. Selbst bei Belichtungszeiten bis zu einer Zehntel kann kein Fotofilm einen Stern abzeichnen. Vergleiche dazu Quicktime-Movie über die Empfindlichkeit des Fotofilms. Wenn die Mondlandung gefälscht ist, warum wollen die Vereinigten Staaten von Amerika dann zum Mond zurück? Darüber, dass unter der gelandeten Mondfähre kein Staub durch die Landetriebwerke weggeblasen wird, habe ich mich auch schon gewundert. Ob das Mondlandemodul wirklich im Meer der Ruhe landet? Oder in einem NASA-Studio? Mann, oh Mann. Jetzt erinnere ich mich, dass bei Apollo 17 ja auch ein Teil des rechten hinteren Kotflügels abbricht, woraufhin ihn die Astronauten mittels Klebeband und einer Mondkarte reparieren. Ich kenne bis heute kein Klebeband, das solche Temperaturunterschiede aushält, wie sie auf dem Mond herrschen. Doch, doch. Heute gibt es Spezialklebebänder, die solche Temperaturunterschiede aushalten. Heute ja. Aber in den 60er Jahren gibt es sie nicht. Ich kenne bis heute nur eine Situation, in der ein zerbrochenes Raumschiff mit Hilfe von Klebeband und Mondkarte repariert werden kann. Nur eine Situation, ja, ich habe sie selbst erlebt. Damals, in den 80ern, in einem Spiel von Lucasfilm Games. Benutze Klebeband. Mit Mondkarte. Benutze zerbrochenes Raumschiff. Mit Mondkartenklebeband. Was ist Was ist intaktes Raumschiff? Intaktes Raumschiff. Intaktes Raumschiff. Aus 10.000 Kilometern Entfernung der gesamte Mond. Aus 1.000 Kilometern drei Viertel des Mondes. Aus 200 Kilometern die Hälfte. Nicht ganz die Hälfte. Die Oberfläche des Mondes Miranda, auch Uranus 5. Im Januar 1986 von der Raumsonde Voyager 2 fotografiert und vermessen. Extreme Verwerfungen, bruchstückhafte Muster und ein Netz von Canyons bis zu 20 Kilometer tief. Vermutlich, weil dieser Mond in seiner Geschichte einmal oder mehrmals auseinandergerissen wird. Durch die eigene Schwerkraftwirkung setzt es wieder zusammen. Die Oberfläche von Enceladus, auch Saturn II, auf dem die Raumsonde Voyager 2 die Oberfläche filmt, am 1. August 1981, in derselben Minute, als MTV den Erdmond zum Senden bringt, fünf verschiedene Terrains, Einschlagkrater, flache Ebenen, Brüche und Verwerfungen. Enorme Kräfte scheinen auf diesen Mond in der Vergangenheit zu ziehen und zu drücken. Die Krater aber müssen älter sein. Ja, älter als die Spuren, als die Brüche, die durch den Druck entstehen. Denn in den Spuren sind so gut wie keine Krater geschlagen. Und überhaupt scheint die Oberfläche des Mondes im Mikroskop reines Wassereis zu sein. Wassereis, Schlecken statt Testbild gucken. Im Raumschiff Emily schon 1988. 'Cause I want my Wassereis. Die Oberfläche des Erdmondes, nahezu vollständig von einer trockenen, aschgrauen Staubschicht, dem Regolith, bedeckt. Der scheinbare Silberglanz wird einem irdischen Beobachter nur vorgetäuscht durch den Kontrast zum Nachthimmel. In Wirklichkeit hat der Mond eine geringe Rückstrahlfähigkeit. Die Oberfläche des Mondes, Makroaufnahme. Die Oberfläche der Minidisc, Mikroaufnahme. Die Vertiefungen, Pits, und die Erhebungen, Lands, die zu einer einzigen langen, spiralförmigen Spur angeordnet sind. Insgesamt etwa 2,5 Kilometer. Manches hier auf dem Mond erinnert mich nur an die 60er. Geht nur mir das so? Geht das den Zuschauern von MTV auch so? Manches hier auf dem Mond? Vielleicht einfach, weil die Bilder von der Mondlandung eben aus den 60ern stammen. Nachbilder einer fernen Zeit. Gigantische Modelle, schnittvoll. Gigantische Modelle, Schnittfolgen, die es schaffen, Musik und Bewegung zu synchronisieren, die Schwerelosigkeit. All das erinnert an amerikanische Filme der 60er. Es gibt keinen Zweifel, dass die Entwicklung des Filmtricks am kontinuierlichsten in Amerika betrieben wird. Dabei spielen Katastrophen eine große Rolle, etwa Brände in den Hollywood-Studios. Jede Katastrophe zwingt zu neuen Tricktechniken. Aber es wäre falsch anzunehmen, die Trickabteilungen verdankten ihr enormes Wachstum nur den Katastrophen. Nicht nur den Katastrophen, auch den Fälschungen. Je mehr Bilder gefälscht werden müssen, desto größer die Trickabteilungen. Verspricht Nixon Stanley Kubrick eine eigene Trickabteilung nur für 2001, wenn er für die Regierung die Mondlandung dreht? Wenn der Filmtechniker zum richtigen Zeitpunkt auf Zeitlupe schaltet, um eine niedrigere Gravitation vorzutäuschen. Videorekorder mit den Apollo-Filmaufnahmen auf Fast Forward stellen. Die Zeitlupenbewegungen der Astronauten anschauen. Die Zeitlupenbewegungen der Astronauten, die nun normal schnell sind, staunend anschauen. Schnell wie am Mondtag. Der Mondtag dauert wie die Mondnacht 14 Tage, 18 Stunden, 22 Minuten, 2 Sekunden. Makroskopische Zeiten. In der Mondnacht wird rückwärts gezählt, wie lange es bis zum nächsten Sonnenaufgang dauert. Den Mond betrachten in der Mondnacht. Den Mond betrachten in der Erdnacht. Als ob er nur 300 Kilometer entfernt wäre. Um Sterne, Planeten und Sternenkonstellationen zu sehen, klicken Sie auf zur Weltraumansicht wechseln. Moon Rotation. Infolge der Gezeitenwirkung, die durch die Gravitation der Erde entsteht, hat der Mond seine Rotation der Umlaufzeit in Form einer gebundenen Rotation angepasst. Das heißt, bei einem Umlauf um die Erde ist immer dieselbe Seite zu sehen. Von der Erde aus sind knapp 59% der Mondoberfläche einsehbar. Die Rotation des Mondes neben der Rotation von MTV. Mit höchster Wahrscheinlichkeit rotiert auch Jan Jupiter. Bewegungen, die dem Ergotherapeuten die Augen öffnen. Weit öffnen. So rotiert Jan Jupiter im Mondauto oder sogar auf der Tanzfläche Mond. Was ist was steht 1972, im vorigen Jahrhundert, also für uns im vorvorigen Jahrhundert, gibt es viel Aufregung um den Mars, weil man auf ihm Kanäle zu sehen glaubt. Heute sind die meisten Astronomen überzeugt, dass es keine Kanäle gibt. Durch welche Kanäle sendet der Mars? Durch welche Kanäle sendet der Mond? Durch welche Kanäle endet der Videoclip und mit ihm unsere Jugend? I miss my MTV. Mondlandung 1969 in der Heavy Rotation, nicht auf MTV. In der ARD. Der Mond rotiert amerikanisch. Im Juli 1969 titelt Bild: Der Mond ist ein Am. Die Heavy Rotation des Mondes. Die Kanäle? Easy Rotation, Heavy Rotation. Der Astronaut Jan? Heavy Rotation. Nicht Happy Rotation. Liebe Zuhörer da draußen an den Kopfhörern des Planeten Erde. Wir sind auf Indizien über den Tod des jungen Astronauten Jan Jupiter gestoßen, die uns zurückführen zum 1. August 1981, als MTV seine Flagge in den silbern glänzenden Mondsand steckt. Auf dem sind die Schatten aber nur täuschend echt, nicht echt. Auf diesem Foto stimmen die Schattenlängen nicht. Auf diesem Foto sind die Schatten nicht parallel. Auf diesem Foto deuten die Schatten auf künstliche Lichtquellen ganz in der Nähe hin. Liebe Zuhörer an den Kopfhörern von Oberpfaffenhofen bis Oberammergau. Schatten in alle Richtungen. Wer nur daraus den Schluss zieht, es sind niemals vor uns Menschen auf dem Mond, muss konsequenterweise auch bezweifeln, dass wir je die Wiese am künstlichen See in Star City betreten. Dann wäre das betreffende Foto, das Sie hier sehen können, auch als Fälschung oder Studioaufnahme zu bezeichnen. Auch feste Galaxien bewegen sich. Immerhin sagt sogar George Bush Senior, the moon landing was a fake, but America is real. Aber George Bush Junior sagt, the moon landing was real, but America is a fake. Mondlandung. Mondlandungsflüge. Mondlandungslüge. Ganz nebenbei bemerkt, fehlt auch die Flagge. Rechte Maustaste. Klick. Öffnen. The facts don't lie, but the camera may. Die Tatsachen liegen nicht, aber die Kamera mag. On the dark side of the moon, nothing is as it seems. Auf dunkler Seite des Mondes ist nichts, während es scheint. The Apollo 11 moon landing. Die Apollo 11 Mondlandung. The photos were faked. Die Fotos wurden gefälscht, dokumentarische Ansprüche. The moon landing never happened. Die Mondlandung geschah nie. Or if it did, the TV images oder wenn sie, wurden die Fernsehapparatbilder, die du sahst, gefälscht, die gefälschten Bilder. The moon is affected by extreme temperature changes, der Mond wird durch extreme Temperaturwechsel beeinflusst, die durch seinen Mangel an Atmosphäre verbittert werden. The camera supposedly used to take the lunar stills, die Kamera verwendete angenommen, die Mondstille, ein Hasselblad 500 zu nehmen, würde funktionieren, nicht an den Temperaturübermaßen, die chemische Umwandlung in der Filmemulsion verursachen. Exposure meters fail and film shatters Belichtung, like Messinstrumente glass verlassen und filmen Trümmer wie Glas in der extremen Kälte. Das war automatisch übersetzt. Jetzt testen. Erforschen Sie den Mond mit Google Moon. Der Mond von Oberammergau aus gesehen. Von Oberpfaffenhofen aus gesehen. Von Kreuzberg aus gesehen. Sobald Sie die Mondansicht aktiviert haben, können Sie in Google Moon auf dem Mond herumfahren, wie im Lunar Raving Vehicle. Fahren Sie mit dem Mauspfeil über den Navigationskompass oben rechts. Die Schaltflächen erscheinen und das Bild lässt sich zoomen, schwenken und drehen. Sie können dafür auch das Scrollrad Ihrer Maus oder die Tastatur benutzen. Im Ebenenmodul ergänzende Inhalte. Hubble-Schaufenster, die Planeten, Handbuch der Galaxien. Diese Informationen werden bald auch in Deutsch verfügbar sein. Mit Google Moon bekommen Sie den besten Blick auf unseren Erdtrabanten und noch weit, weit darüber hinaus. Geopolitik. Lunopolitik. Kosmospolitik. Kosmospolitik. Kosmospolitik. Haben Sie schon bemerkt, dass der Preis von Mondblitze, unterdrückte Entdeckungen in Raumfahrt und Wissenschaft, von 0,71 Euro auf 0,69 Euro gesunken ist, seitdem Sie den Artikel in Ihren Einkaufswagen gelegt haben? Das NASA Ceramics Laboratory stellt keine narrative Keramik her. Das NASA Ceramics Laboratory stellt auf keinen Fall nicht narrative Keramik her. Das NASA Ceramics Laboratory stellt Mondgestein her. Und zwar aufgrund von Daten, die von der weich auf dem Mond gelandeten Sonde Surveyor gesendet werden. Die Hitzeschutzkacheln der explodierten Columbia, unter anderem aus Keramik. Was die Hitzeschutzkacheln über den Unfall der Columbia erzählen können. Narrative Keramik? Die Hitzeschutzkacheln im Hin und Her der Temperaturen. Die Hitzeschutzkacheln und ihre beschädigten Stellen. Die erst im extremen Stellen. Hin und Her der Temperaturen, erst in ihren beschädigten Stellen anfangen, uns die Geschichte der Columbia-Explosion zu erzählen, so ähnlich wie die Minidisc Jan Jupiters, die erst durch leichte Kratzer die richtige Suicide-Playlist herausgibt. Eine Karte seiner Jugend, die endet, weil MTV endet. Karte der Landestellen der bemannten und unbemannten Missionen. Geopolitik. Topografie der Erdnahen, links, und der Erdfernen, rechts, Mondseite. Lunopolitik. Karte der Landestellen der musikalischen Missionen Jan Jupiters. Lomographie der Nearside, links, und der Farside, rechts, aber auch der Wildside, oben. Solche Karten als Testbilder hinter den Liedern, die testen, ist die Jugend glücklich. Kurzer Rücksturz in die Zeit. Jan Jupiter wird am 10. Juli 1981 geboren. Als er nicht ganz 3 Wochen alt ist, sieht er ein schnell bewegtes Testbild, wie schnell die Farben auf einer Flagge leuchten, die im Mondstaub auf steht. Auf der Flagge? MTV. So schnell wie diese Farben blinken, so schnell auch die Schnitte der Clips. Bilder über Bilder. Manche so schnell, dass du sie nicht einmal siehst. So wie sein Leben. Wie sein Leben. Leben. So wie das ganze kurze Leben. Aber wenn das Leben am Ende der Jugend endet, wenn auf einmal nichts mehr da ist, mit dem du sagen kannst, was in dir geschieht. Wenn keine Bilder mehr da sind. Wenn nur noch Musik da ist. Die Liste der Recordings eines jungen Mannes, der ohne MTV stirbt. Suicide Playlist. Suicide Playlist. Siehe diese Nachbilder von vor Milliarden Jahren. Wie genau sieht Jan den Mond? Mit welcher Farbe ist sein Visier beschichtet? Jan sieht durch das Visier den Mondboden. Aus einer Entfernung von wenigen Metern. Jan stößt auf den Fake, weil es den Fußabdruck im Mondstaub gar nicht gibt. Wenn die Mondlandung 1969 aber nur ein Fake ist. Wenn die Mondlandung von MTV 1981 also auch nur ein Fake ist. Wenn MTV nicht als Moon Television, sondern als Music Television in den ersten Sekunden seines Lebens schon nur noch den Fake. Was heißt das für die Musik? Was heißt das für unsere Jugend? Was heißt das für Jan? Alles Fake. Alles nur Fake? Eine gefakte Jugend. Eine Katastrophe. Wäre es falsch anzunehmen, die Zellabteilungen in Jans Körper verdankten ihr Wachstum den Katastrophen? Filmtechniker zum richtigen Zeitpunkt schaltet, um eine niedrigere Gravitation zu erzeugen. Das Erhängen wird dann schwierig. Wenn der Filmtechniker zum richtigen Zeitpunkt das Band überspielt, um eine glücklichere Jugend zu erzeugen. Videobänder, die man selbst Mördern am besten früh genug vorspielt, damit sich die Galaxie weiter bewegt. Testbilder, die testen Mondlandungsflüge oder Mondlandungslüge. Als Mondlandungslüge oder Mondfälschung wird die Frage bezeichnet, ob die Landung auf dem Mond 1969 durch die NASA tatsächlich erfolgt oder ob ein Aufnahmetalent wie Stanley Kubrick diese Landung auf dem Trabanten der Erde nur inszeniert. Als Mondtäuschung wird die Frage bezeichnet, warum der Mond größer aussieht, wenn er in Zenit oder Horizontnähe steht. Dafür gibt es keine physikalische, astronomische oder optische Ursache. Es ist einfach eine Wahrnehmungstäuschung. Als Mondenttäuschung wird die Frage bezeichnet, warum MTV nicht ein Leben lang da sein kann für uns. Sterne, die schnell leben und jung sterben und kurz bevor sie sterben, wild tanzen, wie in der Exosphäre. Jupiter, massereichster Planet im Sonnensystem. Trotz Größe und Masse der Planet, der sich am schnellsten dreht. Schwerer als alle anderen Planeten zusammen hält er das Massengleichgewicht im Sonnensystem. Testbilder. Sterne, die am hellsten leuchten, am schnellsten sterben. Gleichgewicht. Bilder der Gegenwart, heruntergeladen aus der Musikgeschichte. Gleichgewicht. Vorbilder für die Zukunft, hochgeladen in die Erdgeschichte. Trommeln. Das geht an Google Earth. Over. Wusstet ihr, dass ein Stern, der zur Supernova wird, erst implodiert, erst alles zusammendrängt auf engsten Raum? Noch enger, um dann... Was Google Earth suchen soll? Das Sternenstädtchen Star City, nordöstlich von Moskau, wo Kosmonauten leben. Was Google Earth hier findet? Abgenutzte Treppen, die zu bizarren Weltraummaschinen führen. Gigantische Bildschirme, auf denen das Testbild schwarz-weiß ist. Altertümliche Telefone, die besessen klingeln. Hier einen der Hörer abnehmen und ein paar Worte verlieren, bevor der letzte Clip zu Ende geht. Das Musikfernsehen zugrunde geht. Mit MTV bekommen sie den besten Blick auf die Musik. Und noch weit drüber hinaus. Was Google Moon finden wird, Fußspuren und Tanzspuren. Die Erinnerung an einen Freund und an eine Zeit, in der Musik jeden Tag zu uns kommt, zu uns. Das Musikfernsehen im 21. Jahrhundert als Schutt. Der Bildschirm als Schutthaufen. Der Mond als Schutthaufen. Was große Meteoriten in zwei schlagen, zermahlen Mikrometeoriten mit aller Kraft. Bis an die Grenzen. Dabei wissen wir nicht mal, was das sein soll. Grenzen. Grenzen. Bis an die Grenzen. This is Mission Control. Disk in den Staub drücken mit letzter Kraft. This is Motion Control. Helm absetzen mit letzter Kraft. This is Media Control. Kopfhörer ausschalten. Dann taumeln, taumeln, taumeln, taumeln bis an die Grenzen. Nur schwerelose Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Sterne auf die Erde. Wir brauchen Raum zum Tanzen. Okay. 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo. Kurzer Lichtspruch ans Kosmodrom und nach Star City. Der Boden ist fein wie Puder. Mit meiner Fußspitze kann ich den Boden leicht anheben. Er klebt in dünnen Schichten wie Kohlestaub an der Innenseite meiner Stiefel. Meine Tritte sinken nur einen Viertelzentimeter ein. Aber ich sehe meine Fußspuren in den Sandpartikeln. This is a recording. Dieser kleine Planet, den die Menschen noch vor wenigen Minuten die Welt nennen, den unsere Satelliten aber in 90 Minuten umrunden, ohne Altersbeschränkung. Die Erde als Spielfilm. Die Erde zu winzig, mikroskopische Zeiten brechen an, aber wir wollen noch kleinere Zeiten, kleinere Filme. Wir wollen kürzere Filme und diese kürzeren Filme immer wieder, wieder, immer und immer wieder, bis unsere Blicke im Videoband die Bilder sehen können, bis unsere Blicke selbst im Videoband zu sehen sind. Die Tiefe der Eindrücke im Band. Videobänder in Silber, die man Jugendlichen vorspielt, damit sie eine glückliche Jugend haben. Okay, okay. Okay? Okay. To begin your life with the beginning of your life, just call your cable company and say, I want my MTV. I want my MTV. MTV. MTV. Too much is never enough. 5, 4, 3. Den Daumen nach oben, denn dorthin wollen wir. Zurück zur Erde. Die Erde als Spielfilm, der Mond als Videoclip, die Sonne als 365,25 Tage langes Rauschen mit Licht. Hört hin. Hört ganz genau hin. Mikrofone werden euch eingesetzt anstelle der Gehörgänge. Dann Suicide Playlist. I was bored, so I made an MD that I would play if I ever decided to kill myself, and now that that is going to happen just for fun, let's see those tracks. Letzter Track. Das Geräusch entweichender Luft. Wer wird mich identifizieren anhand der Abdrücke meiner Ohrmuscheln im Kopfhörer? Stille. Countdown. Die Stille als Countdown. Wussten Sie, dass sogar die Astronauten im Space Lab Sennheiser-Kopfhörer tragen? Moon Television von Jörg Albrecht, Komposition Faux Noir. Mit Anna Grenzer, Patrick Güldenberg, Jan Horstmann, Stefan Klever, Ulf Schmidt, Mariam Zaré. Realisation Phonofix. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunk aus dem Jahr 2008.